Erster König Salomo baute den Tempel. Er baute auch seinen Palast. Das dauerte 20 Jahre. Zweiter Salomo machte Städte stark. Huram gab ihm diese Städte. Salomo ließ Israeliten dort wohnen. Dritter, dann ging Salomo nach Hamat. Hamat war bei Zoba. Er eroberte die Stadt. Vierter, er machte Tadmor in der Wüste stark. Er baute auch Lagerstädte in Hamat. Diese Städte machte er auch stark. Fünfter, er machte Beth-Horon stark. Es gab ein oberes und ein unteres Beth-Horon. Er baute Mauern, Tore und Riegel. Sechster, er machte auch Balat stark. Er baute viele Lagerstädte. Er baute Städte für Wagen und Reiter. Er baute, was er wollte, in seinem Reich. Siebter, es gab noch Menschen im Land. Das waren Hethiter, Amoriter und andere. Sie waren keine Israeliten. Achte, Israeliten hatten sie nicht getötet. Salomo ließ sie für sich arbeiten. Sie mussten schwere Arbeit tun. Das tun sie bis heute. Neunter, Salomo machte Israeliten nicht zu Sklaven. Sie waren Soldaten. Sie waren Anführer für seine Wagen und Reiter. Zehnter, Salomo hatte 250 wichtige Beamte. Diese Beamten passten auf die Arbeiter auf. Elfter, Salomo brachte die Tochter des Pharao. Sie zog in ein neues Haus. Salomo hatte es für sie gebaut. Er sagte, sie soll nicht im Palast Davids wohnen. Der Palast ist heilig. Die Lade Gottes war dort. Zwölfter, Salomo opferte Gott Brandopfer. Er tat das auf dem Altar. Der Altar war vor dem Tempel. Dreizehnter, er opferte jeden Tag. Er opferte am Sabbat. Er opferte an Neumonden und Festen. Das war dreimal im Jahr. Er folgte den Regeln von Mose. Vierzehnter, Salomo ordnete die Priester an. Sie sollten ihren Dienst tun. Die Leviten sollten singen. Sie sollten den Priestern helfen. Torhüter sollten die Tore bewachen. Das war der Befehl von König David. 15. Niemand änderte Davids Befehle. Das galt für Priester und Leviten. Es galt auch für die Schatzkammern. 16. Salomo baute den Tempel fertig. Alles war bereit. Der Tempel Gottes war nun ganz fertig. 17. Salomo ging nach Ezion-Geber. Er ging auch nach Elot. Diese Orte waren am Meer in Edom. 18. König Huram schickte Schiffe. Er schickte auch Seeleute. Sie fuhren mit Salomos Leuten nach Ophir. Sie holten viel Gold. Sie brachten 450 Talente Gold zu Salomo.